mein Kind, du siehst mich auf der Schwelle. Wie? Kein Umarmen, keinen Kuss. Du bleibst gebannt an deiner Stelle. Verdien ich Senta solchen Gruß? Gott dir zum Gruß, mein Vater, sprich, wer ist der Fremde? Drängst du mich? Du, mein Kind, den Fremden man willkommen heißen. Seh, man ist ihr gleich mir, das Gastrecht spricht er an. Lang ohne Heimat steht's auf Erden weiten Reisen, in fremden Landen ihr der Schätze viel gewann. Aus einem Vaterland verwiesen, für einen Herd, der reichlich lohnt, sprich, Senta, wird es dich verdrießen. Dieser Fremde bei uns wohnt, wenn dieser Fremde bei uns wohnt. Sagt, hab ich sie zu viel gepriesen, ihr seht sie selbst, ich sieh euch recht. Soll ich vom Lob noch überfließen, gesteht, sie ziert ihr Geschlecht. Gesteht, gesteht, sie ziert, sie ziert ihr Geschlecht. Mein Kind, im Manne freundlich dich erweisen, von deinem Herzen auf spricht holde Kater an. Reich ihm die Hand, den Bräutigam sollst du ihn heißen. Stimmst du dem Vater bei, bist morgen ihr dein Mann. Ist morgen ihr dein Mann. Sieh dieses Band, sieh diese Spange, was er besitzt, macht dies gering. Musst eures Kindes nicht verlangen, dein ist es Wechsel zu den Ring. Doch keine spricht, sollt ich hier lästig sein, so ist's. Am besten lass ich sie allein. Willst du den edlen Mann sein. Ich geh von hinnen, glaubt mir, wie schön. So ist sie treu, so ist sie treu.